Du bist der Mann, von dem ich täglich träume. Der Einzige, auf den ich mich verlasse. Der eine, über den ich nichts erzähle. Der Mann, für den ich jeden Zug verpasse. Du bist der Mann, mit dem ich glücklich bin. Du bist der Mann, an den ich immer denke. Der Mann, um den sich für mich alles dreht. Der eine Mann, dem ich mein Leben schenke. Du bist der Mann, in dem ich mich erkenne. Der Mann, von dem ich mich nie wieder trenne. Du bist der Mann, von dem ich täglich träume, der Einzige, auf den ich mich verlasse, der eine, über den ich nichts erzähle, der Mann, für den ich jeden Zug verpasse. Du bist der Mann, mit dem ich glücklich bin, du bist der Mann, an den ich immer denke, der Mann, um den sich für mich alles dreht, der eine Mann, dem ich mein Leben schenke. Du bist der Mann, in dem ich mich erkenne, der Mann, von dem ich mich nie wieder trenne.